Die richtigen Anreize setzen. Eine herausragende Rolle spielt bei dieser Transformation auch die Wirtschaft selbst, neben der Landwirtschaft. Zur Erinnerung, weniger konventionelle Landwirtschaft, weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel, mehr Ökolandbau, mehr Brachflächen, der Einrichtung von Naturschutzgebieten und Nebentransfermitteln in Entwicklungsländer. Bisher operiert die Ökonomie quasi unabhängig von der Biosphäre und baut auf deren unbegrenzte Verfügbarkeit. Erst allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Bonanza bald zu Ende ist und auch die Wirtschaft nicht dauerhaft auf Kosten der Umwelt erfolgreich sein kann. So berechnet vom Weltwirtschaftsforum in Davos, nachdem die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung durch den Niedergang der Natur potenziell gefährdet ist. Dabei lässt sich die ständige Übernutzung nur zu einem Teil durch technische und institutionelle Effizienzsteigerungen auffangen. Weitaus wichtiger ist es, nicht über die Verhältnisse der Erde zu leben, sondern das Naturkapital durch Schutzgebiete und Renaturierung und durch einen insgesamt geringeren Verbrauch wieder zu erhöhen. Diesen Erkenntnisprozess gilt es, von Seiten der Politik durch konkrete Maßnahmen zu flankieren. Eine Möglichkeit dafür bieten Subventionen. Sie sind ein mächtiges Anreiz- und Lenkungssystem. Allein in der EU fließen knapp 60 Milliarden und damit der größte Posten im EU-Haushalt in die Landwirtschaft. Weltweit gehen sogar jährlich rund 700 Milliarden US-Dollar Subventionen in den Agrarsektor. Dazu kommen noch einmal rund 35 Milliarden für die Fischerei.